Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Düsseldorfer Rockcafé. Heute mit René Jäger von Düsselwelle und meine Gäste Tobias Wuttke, auch von Düsselwelle. Genau. Leo Lietz von den Lords. Ich freue mich. Und jetzt hören wir erstmal, wie immer, Amapola zum Wachwerden. Am Popo. Die hat ja richtig Druck, die neue Fassung. Okay. Charts 1964, gucken wir heute mal etwas näher und genauer an. Ein bisschen auch noch 63, oder? Ein bisschen haben wir noch aus 63 auch offen. Zwei Titel, die Nummer 1 und von Tommy Rowe auch ein Titel. Oh, der war ja auch bekannt, Tommy ja Rowe. Klar, ja, klar, damals. Ja. Aber wir machen erstmal die Wünsche an die Lords und das ist einmal Blue Horizon. Was ist das für ein Titel, Leo? Muss das suchen? Ich mag das. Das war später mal eine Plattenmarke, aber da ist noch nicht so weit, 1963, 64. Aber aufnahmetechnisch muss man ihn wirklich gut gemacht. Die ist aber auch noch aus eurem ersten Teil der Lords. Das ist von 68, 69 aus der Ecke. Und dann What They Gonna Do, ist auch gewünscht, hatten wir schon mal, vor langer Zeit. Blonder Gitarrist geschrieben, Rainer Petri, Gandhi genannt. Das ist ja auch ein ganz besonderer Titel. Ne? Ja. Kannst du da mal zu erzählen, wie kommt man auf so eine wirre Idee, sowas zu schreiben? Weiß ich auch nicht. Weil es ja eigentlich auch nicht so eine Beatmusik. Ne? Nee. So ein Deshalb bisschen. Habt ihr den Gandhi genannt? Gandhi. Gandhi, warum? Warum haben wir den Gandhi genannt? Der hat immer Grimassen geschnitten, obwohl ja der Mahatma ja keine Grimassen geschnitten hat. Und irgendwann hat sie irgendeiner gesagt, guck mal, der wie Gandhi, ne? Den hat er dann benommen. Er konnte das nie leiden. Weißt du, die Humoristen sind ja alle ernsthafte Leute. Na klar, die ernsthaftesten überhaupt. Wie Düsseldorf vor Karneval, wenn die lachen in den Keller. Ja. Die Karnevalisten. Lass mich in Ruhe. Aber ist eigentlich, der What's They Gonna Do, der ist so ein Titel überall zwischen. Ne? Ja. Aber war eine lustige Nummer. Ne? Ist ein Tango oder irgend sowas. Kam die gut an? Ja. So. War damals schon, Nummer heute eins, nicht. Ne, in den Charts. Ja. Die Charts ist ja eigentlich auch so ein Gradmesser, ne, wie erfolgreich so eine Band war. Ja. Je mehr du drin hast, dann klappt das besser. Ne? Aber wir hören erstmal die zwei Titel hintereinander. An Blue Horizon von den Lords 1989 und What's They Gonna Do, ich denke mal 1967. Ja, halt, ne? Anfangsjahre. Okay. Horizon in the dark. my love, on a bed. Anything you do, I dream of. Maybe it's just because I'm in love. Blue horizon in the dark. Horizon in the dark. Horizon in the dark. People, they live in different ways, like sentences in a book. A wonderland world behind their eyes, if only they stopped and took. I looked and saw, but you did not. Keeping promises you forgot. Through the bout, you and me, slackly on a starry sea. Blue horizon in the dark. Horizon in the dark. Horizon in the dark. Horizon in the dark. Say, laugh about me. Don't understand. Hey, look in my face. They're alive. Don't stop and was machen wir jetzt als nächstes? Die Charts noch nicht. Jetzt gehen wir mal zu TTA. Kennst du das, Tobi? Tobis Trauerabteilung. Sind wieder ein paar verstorben. Zwei. Aus der Rockszene. Zwei wichtige. Und da habe ich mal einen Titel rausgesucht von AC/DC Rock'n'Roll Train. Das war so ziemlich der Anfang. Ganz ne? früh, ACDC. Ganz AC/DC. Früh, ja. Kannst du erinnern, der Anfang? Ja, ja, das war so 1974 rum. Da ist er aber früh gestorben. Frühe 70er. Ne? Früh davon gegangen. Und AC/DC, machen die weiter? AC/DC, weiß ich nicht, keine Ahnung, das denkt man schon. Ja. Das sind die ihren Kunden wohl auch schuldig. Aber ich glaube, die hatten schon Ersatz, weil bei ihm war ja auch Demenz. Ja, der war ja schon, genau, der konnte ja gar nicht mehr in der letzten Zeit. Das ging nicht mehr solche, da hatten die schon für Ersatz gesorgt. Es geht um Malcolm Young, um jetzt mal den Namen zu nennen. Haben auch ein paar Auftritte schon gemacht mit dem Ersatzbander. Mit dem neuen. Und dann haben wir noch einen Verstorbenen. Ah, wait, Johnny Hallyday. Das war ja ein absoluter Topstar in Frankreich. In Frankreich, aber komischerweise eben halt nur in Frankreich. Hier hat kein Mensch den gekannt. Hast du den mal irgendwo gesehen, Leo? Naja, ich habe mal in Paris auf der Straße gespielt mit der Skiffle-Band, da war er schon ein großer Star. Aber er sang ja alles auf Französisch, ne? Der hat Titel haben wir hier. Hey, little girl, das ist... Ansonsten, meine auf Englisch. Die Franzosen haben ja damals alles auf ihre Sprache gebracht. Alle Hits. Alle immer ist ja auch so, dass sie die englischen Namen, die ganzen wichtigen englischen Rocknamen auf Französisch aufbrechen. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Jimmy André, kennst du den? Ja, klar. Hören wir die zwei Titel mal an von AC/DC, Rock'n'Roll Train. Die ist schon ein bisschen wüster. Und Johnny Hallyday. Hey, little girl. Kennst du den Titel? Nö, aber... Lernst ihn jetzt kennen. Sehr spät. Und der ist auf Englisch? Ich meinte, er wäre auf Englisch durch. Kann oder sein, nur die Zeile. Kann sein, dass er den gemischt hat. Aber hören wir mal rein. Ich meine, er wäre in Englisch. Boah. One hot angel. love that you want, or is this just a one-night stand? Don't keep me guessing. Let me know what's on your mind. Guessing. Let me know what's on your mind. Das war Johnny Hallyday. Schön. War aber keine Beatmusik, ne? Das war schon sehr weich gespült. Ja, das ist vom französischen Chanson, vom klassischen französischen Chanson natürlich infiziert. Chanson. Aber er war wirklich halt ein Superstar. Ja, wei. Zu der Aufnahme von den Lords muss ich noch eine Berichtigung machen. Die Blue Horizon, die war aus 1970, nicht aus 1990. Da gab es gleichzeitig auch diese englische Blues-Plattenmarke Blue Horizon. Genau. Ah. So, die haben sich, musste noch Tantiemen verlangen für die Idee. So, jetzt gehen wir mal zu 1963, den Rest. Und da hatten wir einen, wie schon eben angekündigt, Sheila von Tommy Rowe. Der war ja mit anderen Titeln viel, viel erfolgreicher noch hinterher. Und das war so sein erster Titel, Sheila. Kannst du dich an das Ding erinnern? Aber ja, die Trommelfigur war entscheidend, ne, die da abgeht. Da. Waren das nicht im Anfang zwei Musiker? Ich bin ja gar nicht mehr sicher. Ach, kann ich gar nicht sagen. Aber ich weiß nicht genau. Aber hören wir die auch mal an. Sheila und Lashi. Von Tommy Rowe, den Titel Sheila. Sheila, kann mich erinnern an den Titel, der war damals auch sehr bekannt. Er fällt auf mit der Trommel, ne? Ja, Trommelfigur. Ja. Da war ich 10. Schon sehr progressiv gespielt. Ja. Viel auf. Dann habe ich noch einen Titel aus 63, und zwar Tony Sheridan und die Beat Brothers. Jetzt kommt die Preisfrage. Ja, wer klar, war die Beatles waren das. Damals noch zu fünft übrigens. Genau, die haben ja zwei, drei Titel mit dem aufgenommen. Und einer ist 1963 auch noch populär geworden und war in den Charts. Da war Stuart Sutcliffe, war noch am Bass. Paul McCartney hat ganz brav Gitarre gespielt zu der Zeit. Der Titel Let's Slap, kennst du den? Nö. Nö? Nö. Ist nicht so dolle. Aber also Tony Sheridan hat Besseres gemacht. Er hat ja, ja mit Skinny Mini dann seinen Durchbruch gehabt. Das war, glaube ich, da ist er ja am Schluss noch, wenn der den live gespielt hat, ist er ausgetickt mit Skinny Mini. Aber hören wir den noch an, Let's Slap. Tony müssen Sheridan wir jetzt machen, ist in den Charts von 63. Und die Beat Brothers aus 1963. Also ich will ihm ja nicht Schlechtes nachsagen, dem Tony, aber er stand ja immer unter Strom. Ne? Unter welchem kann man nicht sagen, entweder gerochen oder gespritzt oder genommen. Aber ja, immer, dafür ist er aber ganz schön alt geworden. Oh. Ja, der hat ja, ich habe mal gesehen, wie er das Skinny Mini so 2007, 2008, weil das hatte das live gespielt, der ist ja völlig ausgetickt auf der Bühne. Ne? Ja, ja, er ging in sich auf, ja, ja. Im Rausch, alles klar. Well, let's slap. Well, let's slap. That's the rhythm. Slap. Well, let's slap. Well, let's slap now. That's the rhythm. I like it. Roll all over, shake your hips and slap. Das war aus 1963, Tony Sheridan. Ob das wirklich die Beatles waren, man weiß es nicht. Ist so berichtet, aber hört sich ein bisschen komisch an. Ne? Ich glaube, er hatte ja in Hamburg viele Bands, die so ein bisschen Bluesrock machten. Das hört sich ein bisschen mit dem Saxophon danach an. Da gab es in Hamburg eine Band, die hieß Big Six, Engländer, die da kleben geblieben sind. Und mit denen hat er des Öfteren Musik gemacht. Kann gut sein. Ja, vielleicht falsche Etikettierung. Ja, weil, was macht man? Aber einen Saxophonisten kann man auch anrufen, dann kommt der halt dazu. Ja, klar. Also, das ist dann eine alles positive, falsche Etikettierung. Ja, ja. Verkaufsverdacht. Genau. Jedenfalls nachhinein. Damals wusste man das noch nicht. So, dann schließen wir das Jahr 1963 jetzt ab mit der Nummer 1. Und das wisst ihr ja, was das war. Wir spielen das aber nur kurz an. Ach, das war der Filmtrack Bonanza. Ja, klar. Ne? Nummer 1 in 1963. Und zwar dauernd. Dauernd, ja. Ganz ja, wenn du auf Nummer 1 bist, dann musst du schon relativ oben gewesen sein, das ganze Jahr. Das ist ja dieser Jahreschart. Spielen wir das mal. Bonanza, Filmtrack, 1963. Das kennt noch jeder. Horst Cartwright. Genau. Hier ist immer noch Düsselwelle mit der Huldi-Kiste. Meine Gäste sind immer noch hier. Genau. Tobias Wuttke und Leo Lietz. Ich bin noch. War schon eine harte Nummer gerade mit Bonanza. Ja, wir waren harte Nummern in der Sendung. Der Techniker hat schon die Nerven verloren. Dem gehen schon die Haare aus. Der hat das direkt rausgezogen nach 25 Sekunden oder so. Naja, aber das war da in der damaligen Zeit, das war ja sehr bekannt. Ne? Bonanza, ja, das lief ja, ich glaube, 37 Mal im Monat lief das im Fernsehen. Ne? Dauernd. Ja, dann gehen wir mal zu dem Jahr 1964. Mir ist aufgefallen, von den Lords war da noch nichts drin. Das kommt erst 65, der erste Titel. 64 war da noch im Kudamm. Ja, mit dem Hut sammeln, ja, genau. Ne? Naja, da müssen wir jetzt die anderen nehmen. So gerade über die 200 rüber geschrammt. Titel Nummer 195, 196 so rum. Die Tornados. Nee, das war zu essen. Tornados ist schon richtig. Tornados, ne? Ich weiß nicht. Ich meine Tornados. Sind das Deutsche oder Englisch? Ich meine, das sind Deutsche. Keine Tornados. Ahnung. Mit dem Titel Telstar. Das war so ein Gitarren. Spotnicks-Verschnitt. Ja, genau. Und die Spotnicks waren aber auch mit 195 da drin, Nummer 195 mit Mondschutt. Oh. Den kennst du aber auch, wenn du hörst. Ja. Alles redet davon, die Amis wollten zum Mond fliegen. Ja, das hat Kennedy ja angekündigt, 1961 schon. Und die spielen wir jetzt mal einfach hintereinander weg. Kannst du kaum unterscheiden, die zwei Titel. Ja, zwei ja. verschiedene Bands. Bis gleich. Da kann man feststellen, dass die Spotniks doch schon ein bisschen wüster gespielt haben als die Tornadoes. Ich gehe mal davon aus, Tornadoes ist richtig, war nämlich eine britische Band. Genau, Bis überstimmt, Leo. Gut. So, dann gehen wir mal auf den Titel von den Beatles. Die haben sich dann von dem Tony Sheridan getrennt, so irgendwann in dieser Zeit, und haben dann einen eigenen Titel aufgenommen, der hieß Do You Want to Know a Secret? Und der hat immerhin den Platz 183 geschafft. Ja, damals aber noch in Deutschland. Nicht? In Deutschland, ja. Ja, und auch als The Beat Boys. Nein, das war schon oder als die Beatles. Schon. Ja? Das war, meine ich, der erste Titel, der in den unter Charts war. Unter dem echten Namen? Unter Beatles. Aha. Kennt den einer von euch, den Titel? Du kennst ihn? Ruhige Nummer. Ja, ja, ja, ist eine ziemlich ruhige. Aber Klassen besser als der Titel mit Tony Sheridan. Ja gut, zusammen. Tony Sheridan ist völlig anderes Genre. Ich meine, wo sie unbestritten mitgespielt haben, das war mit Tony Sheridan My Bonnie Lies Over the Ocean. Das ist Beatles. Aber der hörte sich eben schon ein bisschen grenzwertig an. Aber Do You Want to Know a Secret? Auch eine schöne, ruhige Nummer von den Beatles. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. '64 war das, die Beatles, Do You Want to Know a Secret? Ja, aber das war natürlich längst, als die in England waren und groß waren in England. Nö, groß waren die noch nicht, das waren die Anfänger, ne? Ja, aber es war die werden uns in der Sendung 1964 noch öfter begegnen, zum Beispiel mit I Want to Hold Your Hand. Ja, dann ging das so richtig los. 6 oder 7 Titel hatten die in dem Jahr komplett hier drin. Komm, gib mir deine Hand, auf Deutsch sogar, die Beatles. Ja, und mit total süßem Deutsch, total lustig. Das war abgelesen, das kannst du schon merken. Das war klar. Aber die tauchen noch öfter. Mit der Rückseite, sie liebt Deck. Dann haben wir 1964 auch mal einen Titel von Elvis, der ist auch sehr oft hier drin. Elvis, der war schon eine ganz große Nummer in 1964. Und der Titel heißt Kiss Me Quick. Kennt denn einer von euch? Kiss Me Quick. Kiss Me Quick. Du kennst aber alles, Leo. Ja, ist doch klar. Okay, Elvis Presley, Kiss Me Quick, 1964. Kiss me quick while we still have this fire. Hold me close and never let me go. Kiss me quick. quit because I love you so. Love you so, love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Because I love you so, love you so, love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this way. Cause your lips are the lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying. They'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this way. Cause your lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so, love you so, love you so. Kiss me quick, because I love you so, love you so, love you so. Kiss me quick, because I. Elvis Presley, der King war das, mit Kiss Me Quick. Ob der eigentlich auch mal in Düsseldorf aufgetaucht ist in seiner Deutschlandzeit, der war ja in Heidelberg, ne? Da war er stationiert. So in Düsseldorf war wahrscheinlich, Düsseldorf war ja tiefste Provinz damals, ne? Da war ja noch nichts los hier. Naja. In Sachen Jazz war hier viel los. In Düsseldorf? Ja. Hast du eigentlich eine Ahnung, wann das Dr. Jazz damals eröffnet hat? 69. Hm? Das war ja auch so ein bisschen in der Zeit, ne? Da war ja richtig was los. Ja, mit Jazz, aber das war natürlich noch wieder eine ganz Ära, eine ganz andere Ära. Mit Dixieland-Musik, oder? Ja, aber das war natürlich später. 64 war noch eine andere Zeit als 69. Das war auch eine ganz, auch die Rockmusik war völlig anders. Tja, haben wir gerade gehört. Elvis, der war beliebt, der ist, taucht hier auch oft auf in den Charts. Der hat eine ganze Menge Nummern gehabt. Werden wir auch noch mal einen Titel raussuchen in der nächsten Sendung. Dann habe ich jetzt hier Benny Quick, Leo kennt den. Bom, bom, bom, bom, bom. Der Titel heißt Motorbiene. Das war ja auch eine Hymne hier in Deutschland, das Ding, ne? Und guck an, der war in Charts, das ist ja... Ja, ich habe ja, nie mehr was von dem gehört. Nee. So, nee. Verschwunden. Noch mal verschwunden. Er war dann verschwunden. Weg. One Hit Wonder in Deutsch. Ne? Genau. Aber ich habe für dich, Leo, noch den, in der nächsten Sendung einen Titel rausgesucht, die Nummer 124. Das ist der Jungfrauentwist von Terry Mark. Extra für dich habe ich den beordert. Die ist ja nicht Jungfrau, die Sendung. Na Mensch. Nee, dann nicht mehr. Jetzt kommt zunächst... Nur keine Schweinereien hier. Motorbiene von Benny Quick. Yes! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Der Leo hat leuchtende Augen, das ist doch eine Platte für deine nächste Party. Ne? Ja, du musst aber richtig mit Speed dann machen. Herrlich. Dass es sowas auf CD gibt, ne? Ist erstaunlich. Ja, die haben zu viel Beach Boys gehört. Ja, kann man wohl sagen. Also viel zu viel Beach Boys gehört. Ja, das war 1964, das waren so die Plätze 150 bis 200. So in den tieferen Plätzen in der nächsten Sendung, da kommt, wird das Beat lastiger, da kommt also mehr Rockmusik, kann man noch nicht sagen, Beatmusik. Das war eine Revolution damals, 64, die Beatlemania. Das kannst du mir alles umgekrempelt. So, da sind auch die Beatles alleine mit 6 Titeln hier vertreten und ich glaube, das erste Mal mehr als Elvis. Aber das gucken wir für nächstes Mal. Einen Titel habe ich noch rausgesucht. Chris Montes, kennt den einer von ja, euch? Klar. Ja, und der Titel heißt Let's Dance. War das auch ein Beatmusiker oder ist das auch so ein... Ich glaube, war ein Studiomann, der hat gesagt, so, ich habe hier eine Nummer, ich singe mal selber, wenn überhaupt. Ist ja orgenlastig. Hast du denn hinterher noch mal was von dem? Über, war auch einmalige Nummer, ja. Ne? Verabschieden wir uns mit Chris Montes, Let's Dance. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, diese Oldie-Kiste war eine Produktion der Düsselwelle in der Technik heute, der liebe Norbert Marbach. Vielen Dank. Meine Gäste, auch vielen Dank an Leo Lietz von den Lords. Jo. Tobias Wuttke von Düsselwelle. Am Mikrofon war wie immer René Jäger. Und wer einen Wunsch Lords-Titel hat, kann das schicken an rj@duesselwelle.de. Kann man auch anfragen, die Sendetermine vom nächsten Mal. Wird bestimmt jetzt lustig mit der nächsten Sendung. Kann man sagen so. Bis zum nächsten Mal, sagt tschüss, tschüss, der René Jäger. Und vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, aber hallo. Wir haben ja klar. Die Gehirnwindungen angeregt. Tolle Musik. Ja. Was es alles, so, alles besser. Was es alles so gegeben hat. Liebeskummer lohnt sich nicht. Platz 2, das kennst du auch noch. Ne? Und Ronny fehlt mir Ronny. Skinny Mini kommt auch noch hinterher. Boah. Shake Hands von Drafi Deutsche. Alles in der nächsten Sendung. Und was hier wird dann sonst? Drina-Marsch, ne, den spielen wir nicht. Nee. Zwei Mädchen aus Germany. Weißwürst, Knödelsauerkraut von Paul Anka. Ach, tschüss, tschüss, bis Schein. Zum nächsten bye, bye. Mal. Bye, bye. They walk you down to Lover's Lane underneath the willow tree. Let's take a walk down to Lover's Lane, honey, just you and me. Yeah, we'll hug, squeeze just as much as we please. Let me walk you down to Lover's Lane underneath the willow tree. I can hardly wait to get to Lover's Lane, listen to the cricket song. By the garden gate down to Lover's Lane, now don't you make me wait too long. So we'll kiss, sigh, say I'll love you till the day I die. Let me walk you down to Lover's Lane underneath the willow tree. Oh, what a night, the big bright moon above.